der Ursprung der Bergstadt Brand. In dem dichten Urwald, der früher die Gegend um Freiberg bedeckte, lebte einst ein Köhler namens Klaus mit seiner Tochter Margareta. Ein junger Mann aus dem Thüringer Lande diente ihm als Gehilfe und bemühte sich sehr um das hübsche Mädchen. Doch Margareta verliebte sich in einen jungen Bergmann aus Freiberg, der im Walde in eine Wolfsgrube gestürzt und von der Familie gepflegt worden war. Es kam zur Verlobung und nur kurze Zeit später zu der Hochzeit. Der Gehilfe hatte all dies mit aufsteigendem Groll beobachtet. Hass und Neid quälten sein Herz. In der Nacht nach der Hochzeit führte er seinen bösen Racheplan aus. Er legte Feuer. Bald stand die Hütte in Flammen. Schnell griffen die Flammen auf den Wald über. Nur mit Mühe gelang es den Neuvermählten die Flucht aus dem Flammenmeer, welches länger als einen Tag und eine Nacht wütete. Erst ein starker Gewitterregen setzte den Flammen ein Ende. Der alte Köhler Klaus war jedoch in den Flammen umgekommen. Das junge Paar war nach Freiberg geflüchtet. Mit Gefährten aus anderen, ebenfalls abgebrannten Köhlerhütten zogen sie am vierten Tage zurück zur Brandstätte. »Wir wollen auf den Brand gehen«, sagten sie. Von den alten Wohnungen war nichts mehr zu sehen. Menschengebeine wurden in geweihter Erde auf dem Kirchhofe in Erbesdorf beigesetzt. Als für die neuen Häuser die Grundmauern ausgeschachtet wurden, fand der Bergmann eine Stufe rotgültig Erz. Daraufhin legte er die erste Grube auf den Brand an und nannte sie Segensfürst. Der Ruf vom Silberreichtum der Gegend lockte bald weitere Bergleute herbei. 1515 vereinigte Herzog Georg der Bärtige alle Berghütten, Wald- und Zechenhäuser auf dem Brand zu einer Gemeinde. Das Brand Erbesdorf.